dir und du bist so kühl zu mir, das find ich gar nicht mehr, Elisabeth. Ich weiß, wie gern du küsst, wenn du bei den anderen bist, das find ich gar nicht mehr, Elisabeth. Ich weiß, du lockst mich mit Blicken, die mich berücken, wiegst dich und drehst dich, na du verstehst mich, fährst mich entsetzlich und sagst dann plötzlich nein. Sag nicht nein. Ich weiß so viel von dir und du bist so kühl zu mir, das find ich gar nicht nett, Elisabeth. Thank you.